Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 158 mit Markus Demel, Forrest Lee Jr., Phineas Newborn, Alvin Parr, Billy the Kid Emerson, Elvis Presley, Johnny Hyland, Mulva Gita Hubbard alias Don Costa, Tony Mottola, Buddy Knox, Buddy Holly, Chuck Higgins, Arnett Cobb, The Danny Morris Band, Franco Morone, Willie Walker und Michael Fix. Can't Buy Me Love, kombiniert mit Drive My Car von den Beatles ursprünglich, eröffnete Framats musikalisches Fundbüro, aber in einer Instrumentalversion des australischen Gitarristen Michael Fix. Darauf folgte Markus Demel aus Deutschland mit einer sogenannten Playthrough-Version seiner 2021 Komposition von Healing Hands. Playthrough, das heißt, Markus Demel spielte live ohne Punkt und Komma sozusagen und ohne nachträgliche Korrekturen oder Nachbearbeitung zum originalen Studio-Track seiner Veröffentlichung die Leadgitarre nochmals live ein. Als seiner Lieblingsgitarristen und Hauptanflüsse nennt Demel Alan Holdsworth und Gary Moore seine bevorzugte Gitarre, der Fender Stratocaster. Von Markus Demel, der neben seinen eigenen Bands Arrowhead und Blue Poets auch Studiogitarrist zum Beispiel für Nena war, geht es in die USA und zu einem Telecaster-Gitarristen nach Nashville, Tennessee, Forrest Lee Jr. mit Leaving Cheyenne von 2015. We'll be right back. Wir begeben uns, wie so oft in dieser Sendung, vom 21. Jahrhundert ins 20. 4 Lieder hintereinander, ohne jegliche Unterbrechung meinerseits. Den Anfang machen das Brüderpaar Phineas und Calvin Newborn, No Moon at All, aus der zweiten Hälfte der 50er Jahre, mit Phineas Newborn als Bandleader und Pianisten und Bruder Calvin spielte die Gitarre. Danach gibt es eine Aufnahme aus den frühen 50er Jahren bei Sun Records in Memphis, Tennessee, für Chess Records in Chicago aufgenommen, Mean Mean Woman, vom Gitarristen Elvin Parr, kein sehr bekannter Musiker wie viele Begleitmusiker, selbst wenn sie auf Bluesklassikern wie When It Rains, It Really Pours von Billy the Kid Emerson gespielt hatten, das sogar von Elvis Presley gecovert wurde. Und diese beiden Versionen hören wir dann nacheinander. Thank you.

When it rained, it really poured. Session-Gitarrist Johnny Hyland ist zwar blind, was ihn nicht davon abhält, ein vielbeschäftigter Studiomusiker in Nashville zu sein. Ricky Skaggs, Hank Williams III. Und Toby Keith nahmen seine Dienste in Anspruch. Angeblich fing er mit dem Gitarrespielen so um 1977, 78 an. An sich klingt das nicht unbedingt ungewöhnlich beim ersten Hören, wenn man allerdings in Betracht zieht, dass er Jahrgang 1975 ist, ist das dann doch schon eine Erwähnung wert. Wir hören Gettin' to It aus dem Jahre 2004. Johnny Hyland hat sich da auf eines seiner Idole, nämlich Danny Gettin, bezogen. Don Costa, 1925 bis 1983, war er als Arrangeur, Orchesterleiter in Studios und weniger als Gitarrist bekannt. Bevor er aber zum Beispiel Paul Anka oder Carole King entdeckte und förderte oder 1968, 69 bzw. 61, 62 als Orchesterleiter und Arrangeur für Frank Sinatra tätig war, veröffentlichte er für ABC Paramount zwei Singles. Das war so 1956, 57. Hinter Mover Gita Hubbard verbarg sich niemand anderes als Don Costa. Ich hatte Whirlpool, eine B-Seite, ausgewählt. Die A-Seite war ein Lied von Johnny Cash. Auf Don Costa folgte Tony Mottola. Gitarrist Tony Mottolas erste Aufnahmen waren mit Karl Kress, einem Gitarristen, der noch vom Tenor-Banjo zur Gitarre gewechselt war. Um 1950 steckte auch in den USA das Fernsehen noch in den Kinderschuhen und während Soundtracks zu Kinofilmen einfach schon in Stummfilmzeiten dazugehörten, war das vor 1950 in US-TV noch eher die Ausnahme. So eine Ausnahme präsentierte ich mit Danger, einer Dramaserie, die von 1950 bis 1955 im Programm war und in der später bekannte Filmschauspieler in Haupt- und Nebenrollen zu sehen waren. Walter Matthau, John Cassavetes, Grace Kelly oder Rod Steiger zum Beispiel. Die Version, die wir vom Danger Theme hörten, klang für mich etwas neuer, aber wahrscheinlich täuscht das oder es war einfach eine Aufnahme aus den mittleren 50er Jahren. Wir bleiben in den 50er Jahren. Texas war eine bedeutende Rockabilly Hochburg, kann man sagen. Wir hören jetzt zwei Buddies. Beide hatten für Norman Petty in New Mexico aufgenommen. Zuerst hören wir den etwas unbekannteren, aber immerhin auch noch bekannten Buddy Knox mit Party Doll aus dem Jahr 1956. Danach Buddy Holly, mal in kleiner Besetzung. Well, all right. Well, all I want is party doll. Come along with me when I'm feeling wild. To be ever loving, true and fair. To run her fingers through my hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, I'll make love to you. Well, I saw a gal walking down the street. The kind of a gal I love to meet. She had blonde hair and eyes blue. Baby, I wanna have a party with you. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. Every man has gotta have a party doll to be with him when he's feeling wild. To be ever loving, true and fair. To run her fingers through his hair. To run her fingers through his hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. Well, all right, so I'm being foolish. Well, all right, let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, all right, well, all right, we'll live and love with all our might. Well, all right, well, all right, our lifetime love will be all right. Well, all right, so I'm going steady. It's all right when people say that those foolish kids can't be ready for the love that comes their way. Well, all right, well, all right, we will live and love with all our might. Well, all right, our lifetime love be all right. Well, all right, well, all right, we'll live and love with all our might. Well, all right, well, all right, our life. Die E-Gitarre war das Instrument des Rock'n'Roll, sogar schon in den 50er Jahren, obwohl damals auch noch das Saxophon und besonders die Tenor-Variante davon und das Piano zum frühen Rock'n'Roll-Sound dazugehörten. Das Instrument des Rhythm & Blues war aber, für meinen Geschmack jedenfalls, wohl das Saxophon. Ich habe mal zwei recht unterschiedliche Vertreter dieses Stils gegenübergestellt. Zu einem Chuck Higgins mit Pachuco Hop von 1952. Der spielte dann doch recht rau, im Gegensatz zu Arnett Cobb aus Texas, der vom Swing und Jazz kam. Cobbs Corner wurde 1947, 5 Jahre vor Pachuco Hop, von Chuck Higgins eingespielt. Thank you. Die Danny Morris Band schwelgt gleich im Retro-Sound von Dick Dale und Link Wray. Danny Morris spielte mal ein paar Jahre davor bei den Nighthawks, war aber in etwa so 15 bis 20 Jahre jünger als die restlichen Bandmitglieder. So etwas kann dann auch nicht nur in Ehen, sondern auch bei Musikern zur Trennung führen. Als Kontrast zum eben gehörten Danny Morris, der seine E-Gitarre mit dem Plektron regelrecht bearbeitete, kommt Franco Morone aus Italien als Fingerstyle-Gitarrist daher, Giant Parade und Morrison Jig von 2021. Thank you. Letzten Titel springen wir noch einmal von 2021, 91 Jahre zurück in die Vergangenheit. Gitarrist und Sänger Willie Walker ist heute nahezu vergessen. Kein Wunder, 1930 spielte er gerade mal 3 Titel ein. 2 Jahre später ereilte ihn der Sensenmann mit gerade mal 36 Jahren. Was bleibt, sind die Aussagen von Zeitzeugen und Zeitgenossen wie Reverend Gary Davis, der ja als sehr kritisch galt, Pink Anderson und Josh White, der Willie Walker sogar höher als Blind Blake einstufte. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Und nun viel Spaß mit Willie Walker und The South Carolina Wreck. Happy boy, I'm telling you, that's no way to do. After drink water, she brought gasoline. Now listen, tell ya, doing me mighty mean. I'll tell you, that's no way to do. Talk about your good boy, ought to see mine. Ain't so pretty, but she sure dress fine. That's no way to do. Talk about your gal, ought to see mine. She's the sweetest gal in town. I'll tell you, that's no way to do. Hey, hey, pretty thing. Hey, pretty thing. I'll tell you, that's no way to do. Music man, any grand. Play the thing for as long as you can. I'll tell you, that's no way to do. Bottom, spring gasoline. Now let me tell you, ain't that mean? I'll tell you, that's no way to do. Hey, hey, play the thing, boy. Talk about your brown, you ought to see mine. Ain't so pretty, but she's the sweetest in town. I'll tell you, now that's the way to do. Hey, hey, Mr. Music Man, I'll tell you that show is grand. I'll tell you, now that's the way to do. When you beg for water, they bring gasoline. Then they tell me that ain't doing me mean. But you ought to see mine. Ain't so pretty, but she showed her just fine. I wanna tell you, babe, no way to do.